Ich freue mich, dass ich heute was über Silvia Bovenschen erzählen kann. Ich mache jetzt das zweite Mal was zu Bovenschen und ich habe immer kein richtiges Gefühl dafür, wie bekannt die eigentlich noch ist. Deswegen kann mal jemand sagen, wer die kennt mit Lektüre? Ah, okay, gut, vielen Dank. Genau, also wer sie nicht kennt, Silvia Bovenschen, ist 1946 geboren, 2017 gestorben. Germanistik, Soziologie und Philosophie in Frankfurt studiert und ist vor allem bekannt geworden durch ihre Dissertation Die imaginierte Weiblichkeit, die tatsächlich ein Klassiker der feministischen Literaturwissenschaft ist. Sie hat eigentlich nur noch eine andere Monographie geschrieben, die auch eigentlich gar keine richtige Monographie ist, nämlich das wunderschöne Buch Überempfindlichkeit, und ist hauptsächlich als Essayistin und später auch als Romanschriftstellerin in Erscheinung getreten. Und der Grund, warum ich hier was vortragen wollte, ist weder ein bloß pragmatischer, dass ich tatsächlich etwas über die schreiben möchte, etwas Größeres, auch kein bloß formaler, weil Bovenschen Feministin ist, sondern tatsächlich ein inhaltlicher und ein sachlicher, eine Sache, die mich interessiert hat, weil ich nämlich die Vermutung gehabt habe, dass ich mit Bovenschen und mit ihrer Theorie des Geschlechterverhältnisses und der Rolle, die die Utopie darin spielt, etwas an dieser Diskussion über Utopien im Allgemeinen und über feministische Utopien vielleicht im Besonderen problematisieren oder zumindest verkomplizieren lässt. Ob das so funktioniert, weiß ich wie immer erst am Ende. Auch der Titel meines Vortrages, ich habe das Gefühl, das sage ich inzwischen bei fast allen meinen Vorträgen, ich mache die immer sehr viel früher und denke dann, wie es vielleicht funktionieren könnte, und ich sage jetzt schon, dass der eigentlich nur so halb passt und dass der deswegen hinzugefügte Untertitel etwas mehr anzeigt, in welche Richtung es gehen wird und gehen kann. Ihr seht hinter mir, ich habe eine sehr hemdsärmliche und auch nur ganz kleine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Da seht ihr Silvia Bovenschen und Sarah Schumann. Warum die beide da drauf sind, werdet ihr dann am Ende erfahren. Das dauert jetzt ungefähr so eine Stunde. Ich fange an mit ein paar etwas allgemeineren Bemerkungen zur Utopie und Utopiediskussion. Danach gibt es so 6 einzelne Stücke zu Bovenschen und ein Epilog. Es kommen auch ein paar andere Stimmen aus Bovenschens Umfeld und aus der Diskussion zu Wort. So, dann beginne ich mit Punkt 1, Utopie und Krise. Utopien sind gestaltete Träume vom besseren Leben. Als gestaltete Träume gehören sie in den Bereich des Ästhetischen, der bewussten, konstruktiven und zugleich destruktiven Fantasie. Überliefert sind diese Träume, das gilt schon für die religiösen Vorstellungen vom Paradies, in verschiedenen Gattungen, als Bilder, als Musik und vornehmlich als Texte, worin sie ein eigenes literarisches Genre bilden. Erst von dort aus kommt es zu einer immer auch prekären und widerspruchsvollen Allianz mit dem politischen, praktischen Bedürfnis nach Veränderung. Und vielleicht noch als Zusatz, weil das Julian jetzt gerade gesagt habe, obwohl es naheliegen würde, spreche ich tatsächlich gar nicht so sehr über Literatur und finde auch, man hätte den ganzen Vortrag jetzt ganz anders machen müssen, wenn man sich mit sozusagen tatsächlich literarischen, feministischen Utopien auseinandersetzt, was ich nicht tue, sondern ich spreche von Utopien so ein bisschen in dem Sinne, wie ich glaube, dass er hier so im Raum schwebt, ne? Als sozusagen Vorstellung von einer befreiten Gesellschaft, von einem besseren Leben. Und wie sich das eigentlich denken lässt und wie man das ins Verhältnis setzt zur Gegenwart und so weiter. Wer im politischen Sinne die Frage nach der Utopie stellt, der oder die fragt nach dem Neuen, dem, was es, wie es in der Bedeutung des aus dem Griechischen stammenden Wortes heißt, keinen Ort hat, dem zukünftigen, einer anderen, besseren, freieren oder gar befreiten Gesellschaft. Die Differenz der Utopie zur Gegenwart, ohne die sie nicht wäre, ist ihre Stärke und ihre Schwäche zugleich. Ihre Stärke ist das grelle Licht, das sie auf die Gegenwart werfen kann, um bei allen Fortschritten, die es im Kleinen geben mag, ihre Unversöhntheit im Ganzen zu erhellen. Ihre Schwäche erwächst aber direkt aus diesem Status des Korrektivs, den ihr die Verwalter dessen, was erreichbar ist, zuweisen. Sie, also die Utopie, kann dann entweder als bloße Fantasterei abgetan werden, das ist also die Perspektive des Status quo, oder, und auch das ist eine in der Linken verbreitete Haltung, sie wird zum Vehikel eines nur vermeintlich revolutionären Defätismus. Die Utopie wird zum abstrakten Ideal, zum unbarmherzigen Maßstab einer Wirklichkeit, die gegenüber der Utopie immer nur verlieren kann. Die Schwäche der Utopie ist darüber hinaus aber auch, dass sie nur so lange Utopie ist, wie sie unerfüllt bleibt. Anders gesagt, wenn wir Utopie sprechen, sprechen wir eigentlich über die Sehnsucht nach der Utopie, die Sehnsucht nach dem Neuen. Und beides, das Neue und die Utopie, verschwinden aber im Moment ihrer Verwirklichung. Und mit noch einer anderen Schwierigkeit sieht sich Utopie oder das Bewusstsein, das sie entwirft, konfrontiert. Nämlich, dass die Utopie, also die Idee einer befreiten Gesellschaft, nur aus jenem falschen Ganzen heraus entworfen werden kann, das sie umgekehrt denunzieren möchte. Utopien, so ließe sich daraus schlussfolgern, sind zugleich Gradmesser des Bedürfnisses nach einem ganz anderen und damit auch Gradmesser der revolutionären Fantasie oder des, wie man es mit Robert Musil nennen kann, des Möglichkeitssinns. Und zugleich sind sie Symptom der Abwesenheit von Utopie, das heißt Beleg für die anhaltende Unversöhnheit der Gesellschaft. Der Glückliche, so sagt das Sigmund Freud, fantasiert nie. Nicht nur Utopien haben deswegen einen Zeitkern, das heißt, sie reflektieren den historischen Moment, in dem sie entstehen, sondern auch die Diskussion um Utopie, also das, was wir hier tun. Denn diese sind nicht selten Kompensation der Tatsache, dass der politische Gehalt der Utopien fragwürdig geworden ist, dass sie nicht länger zu überzeugen mögen oder dass man zur schlechten Gegenwart eigentlich nichts mehr zu sagen hat und sich deswegen auf die Zukunft kapriziert. Das kann man schon jenseits der Linken kann man das beispielsweise an der Utopieforschung ablesen, die ein eigenständiger Bereich in der Geisteswissenschaft ist und die genau zu dem Zeitpunkt entstand, als mit der Sowjetunion sozusagen die Staat gewordene Utopie zerbrochen ist. So ließe sich beispielsweise mit dem Blick auf das Programm des Kantine-Festivals fragen, und in diese kleine Kritik, die ich jetzt formuliere, schließe ich mich explizit ein, denn ich spreche hier auch zu dem Thema, zu dem ich spreche. So ließe sich beispielsweise mit Blick auf das Programm des Kantine-Festivals fragen, ob nicht etwas schief ist an dem Umstand, dass zu einem Zeitpunkt, da die überzeugenden linken oder ideologiekritischen Analysen und Kritiken zur Covid-19-Pandemie und den gesellschaftlichen und psychosozialen Auswirkungen des neuen biopolitischen Vergesellschaftungsmodus immer noch rar sind. In einer Situation also, in der der Ausnahmezustand aller Orten die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die Normalität genährt hat, also genau das Gegenteil von Utopie, dass man es sich in einer solchen Situation nicht etwa darüber unterhält, auch in feministischer Absicht, sondern eben Utopien. Man könnte mit anderen Worten fragen, ob es sich bei der Beschäftigung mit der Zukunft nicht auch um ein Ausweichmanöver handelt, um ein Zeichen der Ohnmacht und der Hilflosigkeit angesichts einer erdrückenden Gegenwart. Diesen Zusammenhang zwischen Utopie und Krise ins Bewusstsein zu holen, war der eigentliche Sinn der unter dem Stichwort des Bilderverbots firmierenden Kritik der kritischen Theorie, gegen das sich beispielsweise Bini Adamczaks bzw. Revolution richtet, worum es ja auch, glaube ich, in dem Vortrag am Freitag gehen wird. Zwar ging es bei dieser Kritik, also bei dieser Rede vom Bilderverbot, immer auch um die Gefahr, dass wenn die Utopie, wie es heißt, ausgepinselt würde, sie unvermeidlicherweise Züge der Gesellschaft trägt, aus der sie stammt und damit auch nicht mehr utopisch wäre. Vor allem aber, glaube ich zumindest, zielte die Rede vom Bilderverbot auf den falschen Trost, den die Utopien bieten und die Versöhnung mit dem Bestehenden, die sie befördern können. Daran wären meines Erachtens nach auch heute noch zeitgenössische Utopien oder Utopiediskussionen zu messen. Sie müssten also einerseits auf ihren Bilderfundus hin befragt werden, also welche Fantasien kommt darin zum Ausdruck, welche Bilder werden da angerufen, und andererseits auf ihre möglicherweise kompensatorische Funktion. Die durchaus missverständliche Rede vom Bilderverbot wie sie in der kritischen Theorie formuliert wurde, hatte als Voraussetzung aber den Bilderreichtum. Und ohne diesen Bilderreichtum verliert sie auch ihren Sinn, weswegen in allererster Linie danach gefragt werden müsste, wie es mit der utopischen Fantasie und ihrer Resistenz gegen die Integrationskräfte des Spätkapitalismus heute eigentlich bestellt ist. Aber das wäre ein anderer Vortrag. So, jetzt komme ich zu Bovenschen. 2, Bovenschen und die feministische Utopie. Es gibt einen späten Satz von Sylvia Bovenschen, der für sich genommen eine Beschäftigung mit ihrem Werk im Hinblick auf eine mögliche feministische Utopie entschieden abkürzen könnte. In dem Essay Älterwerden von 2006 mit dem Bovenschen, nachdem sie jahrelang trotz ihrer wegweisenden Dissertation Die imaginierte Weiblichkeit ein recht überschaubares Publikum hatte, zur Bestseller-Autorin wurde, steht folgende Bemerkung. Ich zitiere: Zu den wenigen Überzeugungen, die mir im Laufe der Zeit nicht verloren gingen, gehört, dass es bei allen Anstrengungen zur Verbesserung von allem, zur Vermehrung des Guten, immer nur um die Verminderung des Leides gehen kann. Und kurz vorher heißt es prägnant, fürs Leid wird es immer genügend Schlupflöcher geben. Das ist nicht resignativ, sondern mit Blick auf die Verhältnisse ziemlich realistisch. Bovenschen argumentiert hier negativ im Sinne der kritischen Theorie, die versucht, dem Guten gerade dadurch die Treue zu halten, dass sie das Schlechte kritisiert, also am menschlichen Leiden ansetzt. Allerdings steht hier nicht Abschaffung des Leidens, womit der Satz eine unzweifelhaft utopische Dimension erhalten hätte, sondern Verminderung und exemplifiziert damit eine Haltung, für die bereits ein bisschen weniger Leiden der Gewinn wäre, den andere nur im Ende allen Leidens sehen. Bovenschens intellektuelle und politische Biografie reicht von den 1960er Jahren und dem Beginn der zweiten Frauenbewegung, dem Kampf für sexuelle und berufliche Autonomie, dem Protest gegen den Abtreibungsparagrafen, gegen rechtlich erlaubte Vergewaltigung in der Ehe, über die Ausdifferenzierung und Spaltung der Frauenbewegung bis in die 1990er und 2000er Jahre hinein, als Bovenschen dann vornehmlich durch Romane statt durch politische Essays präsent war. Zeitlebens, und dafür ist die eben zitierte Passage ein Indiz, hat sie sich dem revolutionären oder utopischen Überschwang enthalten und sich auch der programmatischen Identifikation mit oder Eingemeindung durch den Feminismus und die Frauenbewegung verweigert oder eine gewisse Distanz gehalten. Zitat Bovenschen: Die auf Sprache und Mode gerichteten Purgatorien von Studenten- und Frauenbewegung habe ich gezielt umgangen. Kampfparker und Latzhose war meine Sache nicht, ideologische Kleiderordnung haben mich nie tangiert und auch das Oktroi der jeweiligen Sprachordnung nicht. Das heißt wiederum nicht, dass sie sich nicht zum Feminismus bekannt hätte oder mit der Frauenbewegung nichts zu tun gehabt hätte. Im Gegenteil. Bovenschen war 1968 Mitbegründerin des ersten Frankfurter Weiberrates, der sich in erster Linie gegen die sexistische Bevormundung der STS-Recken richtete. Sie war als Autorin in der Öffentlichkeit präsent und schrieb eine Reihe von inzwischen klassischen Texten der feministischen Theoriebildung. Zuvorderst das schon erwähnte Die imaginierte Weiblichkeit. Sie veröffentlichte außerdem in der Schwarzen Botin, im Pflasterstrand, dem Kursbuch und der Courage. Sie begleitete und verteidigte öffentlich die unter anderem von ihrer Freundin Sarah Schumann kuratierte, äußerst umstrittene Ausstellung Künstlerinnen international 1877 bis 1977 in Berlin. Es war nicht die erste Ausstellung, in der nur Künstlerinnen ausgestellt wurden, aber die größte und auch die erste mit einem sozusagen Auswahlprinzip. Und die war, wie bereits gesagt, enorm umstritten und ein sehr großes Medienereignis. Und all das waren Dinge, für die es im strengen Sinne des Wortes Utopie in den späten 60er und 70er Jahren tatsächlich noch keinen Ort gab. Und noch in Älterwerden antwortet Bovenschen auf die Frage, ob sie Feministin sei, mit einem entschiedenen Ja bin ich, versehen mit dem Zusatz, sie halte das für eine Frage der Intelligenz. Und dennoch ist damit ihr Verhältnis zum Feminismus, zur Frauenbewegung und den darin enthaltenen utopischen Ambitionen nur ungenügend beschrieben. Die Gründe für die Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz liegen sowohl in Bovenschens Charakter als auch in der Sache selbst. Zeitlebens kultivierte Bovenschen, Und zwar in allen Bereichen, in denen sie sich aufgehalten hat, also sowohl in der Universität, im Literaturbetrieb und der Kunst und eben auch der Frauenbewegung, die, wie sie das einmal nannte, Artistik zugleich drinnen und draußen zu sein. Wichtiger und vielleicht auch für die Gegenwart relevant sind allerdings die sachlichen Gründe für diese Enthaltsamkeit, für die erwähnte Enthaltsamkeit Bunschens gegenüber dem Utopischen. Sie betreffen zunächst die heute so gut wie, zumindest an vielen Orten, so gut wie vergessene Heterogenität der Frauenbewegung, in der in den 70er Jahren sozialistische Entwürfe, emphatische wie kritische Bezüge auf Weiblichkeit, kämpferisches Streben in die Öffentlichkeit und defensive Rückzüge in Frauengruppen, Theoriearbeit und praktische Initiativen, Flucht in Kommunen und die Kultivierung einer urbanen weiblichen öffentlichen Sphäre nebeneinander existieren. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass in den 70er Jahren auch eine ganze Reihe von bekannten literarischen, feministischen Utopien gab, von Joanna Russ oder Ursula Le Guin, über die ich aber heute nicht sprechen werde. Schon damals war aber, mit anderen Worten, äußerst umstritten, was Feminismus eigentlich bedeutet, wodurch sich patriarchale Herrschaft auszeichnet und wie er am besten zu begegnen sei. Man hatte im Grunde, so beschreibt das Bovinsch in der Rückschau, gerade erst einmal angefangen, die eigene Geschichtslosigkeit zu erkennen und aufzuarbeiten. Zugleich ist diese Heterogenität aber auch Ausdruck eines Widerspruchs im Innersten der Frauenbewegung, der mit ihrem Verhältnis zur bürgerlichen Vergesellschaftung durch das Kapital zu tun hat. Als, wie Christoph Türke das einmal genannt hat, doppeltes Neutrum, Neutrum heißt wörtlich übersetzt keins von beiden, als doppeltes Neutrum, also als ein gesellschaftliches Verhältnis, das zugleich geschlechtslos und aufgespalten in männlich und weiblich ist, hat das Kapital einerseits ein Interesse an Vergleichgültigung und Gleichstellung, also dem möglichst großen Einzugsbereich des Arbeitsmarkts für doppelt freie Lohnarbeiter und eben auch Lohnarbeiterinnen. Die Tatsache, dass die ökonomische Entwicklung die Stellung des Mannes geschwächt und die der Frau gestärkt bzw. sie aus bestimmten Zwängen entlassen hat, also die Grundlage für die Erosion der Kleinfamilie, das war eine der Voraussetzungen dafür, dass die Frauenbewegung an Dynamik gewinnen konnte. Andererseits hat das Kapital aber auch ein Interesse an einer gesellschaftlichen Spaltung in eine männliche und weibliche Sphäre, wodurch es vor dem Hintergrund der Geschichte patriarchaler Herrschaft auch nahe liegt, beide zu trennen und normativ aufzuladen. Daraus folgt wiederum nicht nur, dass die Frauenbewegung, insofern sie auf Gleichstellung zielt, nolens volens einem Interesse des Kapitals folgt, und das ist ein Problem, was nicht die Frauenbewegung alleine hat, sondern auch die Linke überhaupt, wie man an der Geschichte des Neoliberalismus sieht, wo es im Grunde genauso war, dass in dem Moment, wo sich die Linke für bestimmte Formen von Flexibilität, des sozusagen nicht mehr traditionellen Arbeitens und so weiter eingesetzt hat, sie sozusagen eigentlich eine Tendenz, die mit dem Neoliberalismus schon angefangen hat und völlig in seinem Interesse war, sozusagen mitvollzogen hat. Ne? Das ist ein objektives Problem, das sich sozusagen in der Frauenbewegung auf eine Weise zeigt, dass es in der Linken aber genauso gibt. Also das bedeutet nicht nur, dass es sozusagen dieses Nachvollziehen eines Interesses des Kapitals gegen den Willen der Frauenbewegung gibt, sondern es bedeutet auch, dass der Feminismus in einem strategischen Dilemma gefangen ist, nämlich, und jetzt zitiere ich Bovinschen, zwischen der Strategie einer radikalen Gleichheit, die in letzter Konsequenz dazu führt, dass die Frau zu dem wird, was der Mann schon ist, und auf der anderen Seite der Strategie eines Festhaltens an der Differenz, an den Spezifika des Weiblichen, die in dem Moment, in dem das Weibliche positiv bestimmt werden soll, in Gefahr ist, in die alten biologistischen Mystifikationen von der besseren Natur der Frauen zurückzufallen. Zitat Ende. Nähert man sich den Schriften Bovinschens aus den 1970er und 1980er Jahren, aber auch denen von Autorinnen aus ihrem Umfeld, wie Elisabeth Lenk, Gisela von Wisotzki und anderen, dann ist der Kontext eben diese Heterogenität aus widerstrebenden Strategien von Spurensuche und Ausgrabungen in der Vergangenheit, auf die Zukunft gerichteten Ambitionen unter dem Stichwort der neuen Frau oder der Weiblichkeit und der im Nachgang zu 1968 einsetzenden kontroversen und polemischen Selbstverständigung über Gehalt und Reichweite dessen, was Feminismus genannt wird. Und es ist dieser Kontext, in dem Bovenschen, für die Feminismus immer mehr als Gleichstellung bedeutete, vornehmlich kritisch agierte, und zwar nicht im Namen eines positiven utopischen Programms, sondern im Interesse der Erhaltung einer historischen Offenheit, die überhaupt erst möglich macht, zu erfahren, was Frauen und Männer jenseits ihrer deformierten Sozialcharaktere sind oder sein können. Und die Bedingung dieser Offenheit, und das möchte ich im Folgenden ein bisschen weiter ausführen, ist nicht nur die schonungslose Anerkennung dessen, was Bovenschen weibliche Geschichtslosigkeit genannt hat, also dass Frauen zwar eine verschüttete Geschichte haben, aber historisch keine machen konnten, sondern auch die Einsicht in die Verschlingung von männlicher Projektion und den überlieferten Bildern von Weiblichkeit. Drei, Bovenschen und die Hexen. Ein Topos bzw. eine Figur, in der sich die Melange aus zukunftsorientierter Selbstermächtigung und politischem Rückgriff auf die Vergangenheit in den 1970er Jahren verdichtete, ist die Figur der Hexe. Das Hexenbild war zugleich Projektions- und Identifikationsfläche, politisch angeeigneter Mythos, historischer Fixpunkt einer weit hinter die bürgerliche Gesellschaft zurückreichenden Geschichte patriarchaler Gewalt, utopisch aufgeladene Chiffre nicht realisierter weiblicher Potenziale und linkskitschiges, tendenziell esoterisches Versatzstück. In einem Text aus dem Jahr 1976 hat sich Sylvia Bovenschen mit dieser Konstellation aus, wie sie das nennt, aktuellen, historischen und mythischen Hexen auseinandergesetzt. Obgleich sie sich der Unterschiede zwischen den Frauen des 20. Jahrhunderts und den als Hexen verfolgten und ermordeten Frauen des Mittelalters bewusst ist, deutet sie die Virulenz des Hexenbildes als, Zitat, situative Aneignung von Vergangenheit, Zitat Ende, als spontane Konvergenz von gegenwärtiger Erfahrung und historischem Schicksal, die zwar natürlich historische Differenzen einebnet, sich aus Bovenschens Sicht aber vor allem aus der Abwesenheit von Vorbildern und Traditionslinien speist. Tatsächlich geht es Bovenschen auch weniger um die tagesaktuelle Identifikation, sondern vielmehr um den kulturgeschichtlichen Prozess der Hexenverfolgung und den symbolischen und mythischen Gehalt des Hexenbildes. Und aus dieser Analyse ergeben sich dann wiederum Motive, die in verschiedenen Variationen immer wieder in Bovenschens Werk auftauchen und für ihr Verhältnis zu feministischen Utopien, glaube ich, von zentraler Bedeutung sind. Immer schon repräsentierte die Frau Natur, schreibt Bovenschen und bezieht sich damit auf die Dialektik der Aufklärung, nach der sich die Selbstermächtigung der Vernunft, die Durchsetzung von Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit der äußeren Natur nur durch die Abspaltung und Verdrängung der inneren Natur vollziehen kann. Der Kampf der Aufklärung gegen den Mythos, den Animismus, also die Idee einer beseelten Natur, und den Aberglauben kehrt in der Hexenverfolgung wieder oder geht weiter als personalisierter Kampf gegen vermeintliche Magie. Dazu zählt beispielsweise auch die bis dahin Frauen vorbehaltene Heilkunde, der Kampf gegen als exzessiv und bedrohlich imaginierte Sinnlichkeit und Sexualität, kurz gegen die Frau als, Zitat, Repräsentantin des Diffusen und Nicht-Identischen. Das Verdrängte bleibt allerdings nicht verdrängt, sondern es überlebt und kehrt zurück im Mythos. Die Hexenverfolgung, so schreibt das Bovenschen, war die, Zitat, zweite Phase der patriarchalischen Machtergreifung zu Beginn des bürgerlichen Zeitalters. Der neue Mensch des industrialisierten Zeitalters war der Mann, das magisch-mythische Bild der Frau. Von der Frau blieb in bürgerlicher Zeit erhalten, aber sie galt in keiner Weise fürderhin als Subjekt der Naturaneignung, sondern Objekt der Naturbeherrschung. Als Bestandteil der ausgebeuteten Natur war die Angst vor der Rache der Natur an ihr Bild fixiert, ebenso wie die Sehnsucht nach der Versöhnung mit der Natur. Zitat Ende. Die Pointe dieser Theorie des Geschlechterverhältnisses liegt in dem im letzten Satz angedeuteten Zusammenhang zwischen projektiver Angst und Sehnsucht nach Versöhnung. Mythologeme, oder wie Bovenschen das nennt, Gebrauchstypen, wie die Figur der Jungfrau oder der Hexe oder später dann Mutter und Dirne, das sind keine Gegensätze, sondern lediglich der unterschiedlich gewendete Ausdruck ein und derselben Projektion, divergierende Resultate desselben Abspaltungsvorgangs. Insofern ist die brutale Verwandlung der Frauen von einem Subjekt der Naturaneignung in ein Objekt der Naturbeherrschung die materielle Grundlage eines in der Folge sowohl dämonisierenden als auch idealisierenden symbolischen Prozesses. Das wiederum hat Folgen für die feministische Geschichtsarbeit und für die Frage nach einer feministischen Utopie. Folgt man Bovenschen, dann reicht es nicht, negative Stereotypisierungen einfach umzuwerten oder als männliche Projektion zu entlarven, wenn zugleich auch deren Kehrseite, also die Überhöhung und utopische Aufladung des Weiblichen, zum selben männlichen Projektionsprozess gehört, der in seiner Falschheit aber etwas Wahres über den Zusammenhang von Vernunft und Natur zum Ausdruck bringt. Das utopische Bewusstsein gerät damit in eine Sackgasse. Nicht nur folgt die Einsetzung des weiblichen Prinzips als Heilmittel für eine ramponierte Vernunft einer instrumentellen patriarchalen Logik, das ist im 19. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert ein ständig wiederkehrender Topos, ne? Dass sozusagen Anleihen am Weiblichen oder das weibliche Prinzip sozusagen die verstümmelte männliche Vernunft irgendwie heilen könnte. Nicht nur folgt das einer instrumentellen patriarchalen Logik, die prächtigen ornamentalen Bilder der Frau, so schreibt Gisela von Wisotzki in ihrer Studie zu Peter Altenberg von 79, sorgen in ihrer ausschweifenden Weite darüber hinaus dafür, dass die Frau nicht mehr spürt, Zitat, wie eng in Wirklichkeit ihre Grenzen gezogen sind. Entschuldigung. Innerhalb des Feminismus führte diese, zumindest in Teilen noch nicht bewusste Konstellation, zu unterschiedlichen Reaktionen. 1977 schreibt Elisabeth Lenk, die Frauenbewegung sei gespalten in die einen, die sich, Zitat, im warmen Leib der Frauengruppe häuslich einrichten und die anderen, die aus Abwehr gegen die ersten den ideologiekritischen, schulmeisterlichen Ton der akademischen Linken übernehmen. Zugleich findet etwas statt, das Marlies Gerhardt in der sehr lesenswerten, von Peter Gorsen und Silvia Bovenschen herausgegebenen 47. Ausgabe des Kursbuches zum Thema Frauen als Tendenzwende des Feminismus bezeichnet. Vor allem die erste Frauenbewegung hatte es unternommen, unter dem Stichwort der Gleichberechtigung in die männliche Sphäre vorzudringen, also in Marlies Gerhardts Worten, die Frau zum Mann zu emanzipieren. Teile der zweiten Frauenbewegung wiederum verdammten alles Männliche und zogen sich auf eine vermeintlich authentische Weiblichkeit zurück, also als Emanzipation der Frau. In diesem Übergang, so Marlies Gerhardt, wird direkt oder indirekt behauptet, dass die Frau, distanziert sie sich von der Welt der Männer und räumt mit all dem zivilisatorischen und kulturellen Müll auf, der ihre bisherige Sozialisation bestimmte, dadurch zu ihrem verborgenen, wirklichen Wesen findet. Das Postulat der älteren feministischen Bewegung, Emanzipation bedeutet Kulturrevolution für Männer ebenso wie für Frauen, wird durch die radikale Zweiteilung der Welt in männlich und weiblich und durch ein System einfacher Polarisierung ersetzt. Zitat Ende. Theorie, Abstraktion und Begriff entfallen dann auf die Seite der Männlichkeit, Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Intuition und Gefühl wiederum auf die Seite des authentisch Weiblichen. Die Hoffnung, die Bovenschen noch 1976 äußert, dass die Frauen der Versuchung widerstehen, Zitat, die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts, das ist ein Zitat im Zitat von Engels, deren theoretischer Ausdruck die Subsumption der Frau unter den Begriff der Natur war, durch eben den Rekurs auf Natur gleichsam rückgängig machen zu wollen, diese Hoffnung hat sich insofern in Teilen zumindest nicht erfüllt. Die Kritik, die Marlies Gerhardt an dieser Entwicklung heftet, eine Kritik, die sich auch bei Bovenschen findet, ist eine zweifache. Zum einen, dass es sich beim Rückzug auf eine vermeintlich authentische Weiblichkeit, wie sie beispielsweise in Verena Stephans Häutungen von Marlies Gerhardt diagnostiziert wurde, um eine letztlich resignative und zutiefst irrationalistische Renaturalisierung handelt, in der die Spaltung von Sinnlichkeit und Vernunft, die zur Genese des bürgerlichen männlichen Subjekts gehört, verfestigt und unter umgekehrten Vorzeichen verdoppelt wird. Die andere betrifft die Virulenz solcher utopischen Versatzstücke in Kunst, Literatur bis hin zu verschiedenen praktischen Formen. Die Virulenz solcher utopischen Versatzstücke überhaupt. Insofern, als Marlies Gerhardt auf den Bruch zwischen dem utopisch-feministischen Bilderreichtum und dessen praktisch-politischer Folgenlosigkeit weist. Für mich, schreibt Gerhardt in ihrer Variante des Bilderverbots, liegt die bessere, nicht anti-, sondern anders feministische Konsequenz darin, das System der schlichten Polarisierung abzulehnen, das Weibliche vorerst überhaupt nicht zu definieren und auf die bereits fortgeschrittene Zerstörung der alten Projektion nicht mit der Festschreibung neue alter feministisch verpackter Bilder zu antworten. Zitat Ende. Eine Aufhebung der Polarisierung der Geschlechtscharaktere findet sich als Impuls auch bei Bovenschen. Und dennoch ist ihr Verfahren in der Folge zunächst einmal ein gewissermaßen propedeutisches, nämlich die Auseinandersetzung mit den historischen Präsentationsweisen des Männlichen, des Weiblichen und des Männlichen als die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt zu ermessen, was beides in einem humaneren Zustand sein könnte. Und in der Formulierung von den Präsentationsweisen des Weiblichen, das ist aus dem Untertitel der Dissertation, darin liegt, lange vor Judith Butler, der denaturalisierende ideologiekritische Vorbehalt, der das gesamte Werk von Bovenschen durchzieht. Kein darunterliegendes, authentisches Weibliches soll ausgegraben werden, sondern es geht in erster Linie um die Genese von Bildern, Mythen und Rollenzuschreibungen und den jeweiligen Umgang damit. Für die Frage nach der Utopie heißt es, so schreibt Bovenschen in dem Hexentext, dass nicht die bruchlose Übernahme oder Umwertung überlieferter Bilder Möglichkeiten des Widerstands oder der Befreiung liefert, sondern das souveräne, ironische Spiel sowie, und das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, die Diskrepanz der Bilder zum Leben der realen Frauen, die Dysfunktionalität und der Anachronismus der weiblichen Rollenzuschreibung. Was das bedeutet und wohin die Suche nach solchen Diskrepanzen führt und wie Bovenschen der idealisierenden Verklärung begegnet, möchte ich nun anhand von zwei Beispielen verdeutlichen. Sollte ich zu schnell lesen, müsst ihr mir ein Zeichen geben. 4. Bovenschen liest Wedekind. Frank Wedekinds Lulu, die Hauptfigur des Doppeldramas Erdgeist und die Büchse der Pandora, Erdgeist ist von 1895, Büchse der Pandora von 1902, ist eine der berühmtesten, längst kanonisch gewordenen Frauenfiguren des modernen Dramas, der Bovenschen ein Unterkapitel ihrer Dissertation Die imaginierte Weiblichkeit gewidmet hat. Entstanden ist die Tragödie im Kontext der Wiener Moderne um die Jahrhundertwende als eine beschleunigte Warenproduktion, die Dinge des Alltags in eine unüberschaubare Mannigfaltigkeit zersplittert, neue Fortbewegungsweisen wie die Eisenbahn das Gefühl für Raum und Zeit durcheinander brachten, das traditionelle Familienbild des 19. Jahrhunderts langsam begann zu erodieren und die sogenannte Frauenfrage an die Seite der sozialen Frage trat. Es ist die Zeit, als die ökonomischen und ideologischen Grundlagen der patriarchalen Gesellschaft zu bröckeln beginnen, ohne dass deren Zwangscharakter aufgehoben wird. Die Wiener Moderne vereint kulturelle und politische Liberalisierung einerseits und massive Misogynie, wie im Werk von Otto Weiniger, sowie ein Kult um Männlichkeit andererseits. Wedekinds Lulu steht quer zu diesem Kontext, untergräbt die darin angelegte Polarisierung und ist dennoch Teil einer männlichen Projektionsgeschichte. Die beiden Dramen, die schon in ihren Titeln nahelegen, dass hier mythische Stoffe aufgegriffen werden, erzählen die tragische Geschichte der jungen Frau Lulu, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt, unter die Männer einen nach dem anderen verfallen. Einer ihrer Verehrer, der Redakteur Dr. Schön, verheiratet sie nacheinander mit zwei Ehemännern, die beide im Laufe der Geschichten sterben werden, bevor Lulu selbst durch einen ihrer Gatten zum Mord getrieben und zur Flucht gezwungen wird, um letztlich selbst einer geradezu mythischen Gestalt, nämlich Jack the Ripper, zum Opfer zu fallen. Dazwischen hat sie verschiedene andere Verhältnisse noch, das ist sozusagen so ein bisschen ein Bild der, dessen, was normalerweise unter dem Wort der Libertinage verhandelt wird. Genau. Die üblichen Schlagworte für die zwischen freundlicher Naivität und selbstbewusster Libertinage schwankende Figur der Lulu, also beispielsweise Femme Fatale, Vamp oder Kindsfrau, das sind so die Sachen, die auch heute noch bei Inszenierungen immer wieder aufgerufen werden, sind eher Versatzstück einer vereinseitigenden, auf die Bedrohlichkeit von Erotik zielenden Rezeption, als dass sie der Rolle wirklich gerecht würden. Wedekind hat Lulu als präzivilisatorische Urgestalt des Weiblichen vor ihrer Deformation zum Geschlechtscharakter imaginiert, wofür er auf die Metapher des Tieres als sozusagen noch nicht domestizierte Natur zurückgreift. Das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sehen Sie nur bei mir, heißt es im Prolog des Stücks, der nicht zufällig von einem Tierbändiger gehalten wird. Und Lulu wird sich später in dem Drama auch selbst als Tier bezeichnen. Gedeutet wurde das Kontroverse, also für seine Zeit wirklich skandalträchtige, mehrfach umgeschriebene und von der Zensur bedrohte Drama entweder als tragisch-heroische Emanzipationsgeschichte, teils sogar explizit als proletarische Emanzipationsgeschichte, oder als Ausdruck von schlichter Frauenverordnung. Und diese auseinanderstrebenden Interpretationen haben mit der Struktur des Dramas selbst zu tun. Die Assoziation der Vorstellung einer unverstümmelten natürlichen Weiblichkeit mit dem Bild von entfesselter Sinnlichkeit, die am Ende nur mit Gewalt bezwungen werden kann, ist einerseits selbst eine männliche Projektion und gerade darin präziser Ausdruck des vorhin beschriebenen Zusammenhangs von Idealisierung und Dämonisierung. Andererseits aber, und genau so liest Bovenschen das Stück, entwickelt diese Konstellation ein Eigenleben, auch gegen die Intention des Autors. Denn das, was Wedekind positiv bestimmen möchte, also diese irgendwie vorgängige ursprüngliche Weiblichkeit, das realisiert sich eigentlich immer nur negativ, in Abwehr der jeweils an Lulu herangetragenen Rollenzuschreibungen. Alle Männer in Lulus Umfeld und auch die wenigen Frauen versuchen sie nach ihrem Bilde zu formen. Das sieht man schon ein bisschen in der Figurenkonstellation. Also einer der Männer ist ein Theaterregisseur, der sie auf die Bühne bringt. Ein anderer ist ein Künstler, der sie malt. Versinnbildlicht wird das, also diese Dynamik der Rollenzuschreibung, mit einer im Drama immer wiederkehrenden Episode. Nur einer der sie umgebenden Männer nennt Lulu bei ihrem richtigen Namen. Alle anderen heißen sie Nelly, Eva oder Mignon. Sie sehen in Lulu, wie Bohemenschen schreibt, nichts als die, Zitat, Spiegelbilder ihrer Weiblichkeitsvorstellungen. Zitat Ende. Er kennt mich nicht, aber er liebt mich, sagt Lulu über einen ihrer Gatten. Einem anderen erwidert sie, sie erniedrigen mich so tief, wie man ein Weib erniedrigen kann, weil sie hoffen, sie könnten sich dann eher über mich hinwegsetzen. Zitat Ende. Indem Lulu sich diesen Zuschreibungen immer wieder entzieht, beziehungsweise sie durch ihre selbstbewusste Übernahme der Wahllosigkeit überführt und sich damit den dominanten Domestizierungsformen des Weiblichen, nämlich vor allem der Ehe, verweigert, hält Lulu in Bovenschens Deutung einen Moment der Unreglementiertheit fest. Die Natürlichkeit, für die sie stehen soll, ist keine rohe Triebkraft, die findet sich eher auf Seiten der Männer, sondern recht eigentlich ein Kunstprodukt. Lulu, so Bovenschen, greift zu den Masken. Sie veranstaltet einen turbulenten Rollenwirbel, sodass allen ganz schwindlig wird. Sie macht sich, einmal hineingedrängt, zum Subjekt der Rolle. Zitat Ende. Anders als heute, wo es Mode geworden ist, Identitäten umstandslos als etwas zu Befreiendes, Authentisches und Schützenswertes zu begreifen, analysiert Bovenschen Identitätszuschreibungen als Zumutungen, die sie in letzter Instanz auch nicht nur durch souveränes Spiel aufheben lassen. Denn in das Geschlechterverhältnis, das sie aus Wedekinds Zulu extrapoliert, sind beide Seiten, wenn auch auf unterschiedliche Weise, verstrickt. Die Männer mit ihrem Projektionswahn und der damit zusammenhängenden Gewalt, der den Frauen noch die Enttäuschung darüber ankreidet, dass sie die an sie herangetragenen Rollen, also zum Beispiel Geliebte, Kameradin und Vamp zugleich zu sein, nicht erfüllen können. Und die Frauen, die sich, um zu überleben, immer wieder in eine verhängnisvolle Abhängigkeit von eben jenen Männern begeben. Und insofern ist das Drama trotz seiner tragischen Struktur, die im Tod Lulus endet, weder bloße Opfer noch bloße Heldinnengeschichte, sondern ein entfalteter Ausdruck des Zusammenhangs von Aktivität und Passivität, Projektion und Identifikation. 5. Bovenschen trifft Marcuse. Wedekind, ich hätte übrigens eigentlich bei dem letzten Absatz zu einer von meinen drei Folien gehen müssen, das habe ich vergessen, deswegen könnt ihr die jetzt für den Rest der Zeit noch anschauen. Wedekind ist nicht der Einzige, der in einem spezifischen, oftmals missverstandenen Bild von Weiblichkeit ein zivilisationskritisches Potenzial gesehen hat. Auch Herbert Marcuse, der sich innerhalb der kritischen Theorie neben Ernst Bloch vielleicht am wenigsten vor utopischen Spekulationen gefürchtet hat, kann als spätes Beispiel einer solchen Denkbewegung gelten. Marcuse begann in den 1970er Jahren, sich mit der Frauenbewegung auseinanderzusetzen. Wie schon vorher die Dropouts, die Studenten, die Dritte Welt oder die amerikanischen Schwarzen, galt ihm nun der Feminismus als die, Zitat, wichtigste und potenziell radikalste politische Bewegung der Gegenwart. Marcuse vertritt die These, dass im Feminismus etwas angelegt ist, das über die rechtliche Gleichstellung hinausweist und sich nach deren Verwirklichung in eine Antithese zum kapitalistischen Realitätsprinzip verwandeln kann. Zitat Marcuse, als Antithese zu den herrschenden maskulinen formuliert, maskulinen Qualitäten, wären solche femininen Qualitäten, Rezeptivität, Sensitivität, Gewaltlosigkeit, Zärtlichkeit und so weiter. Diese Qualitäten erscheinen in der Tat als der Herrschaft und Ausbeutung entgegengesetzt. Zitat Ende. Wo sich diese Eigenschaften verallgemeinern und in die Grundstruktur der Gesellschaft eingehen, so Marcuse in dem Vortrag Marxismus und Feminismus, würden sie aufhören, spezifisch weibliche zu sein. Die entsprechende Kurzformel dieser Befreiungstheorie erklärt Marcuse an anderer Stelle mit der Abfolge von der Emanzipation der Frau zur Emanzipation des Mannes zur Emanzipation der Gesamtgesellschaft. 1977 treffen Sylvia Bovenschen und Marianne Schuller Herbert Marcuse in der Schweiz für ein Interview, das später in einem von Jürgen Habermas herausgegebenen Band veröffentlicht wird. Und es ist genau diese Verknüpfung einer utopischen Hoffnung mit vermeintlich spezifisch weiblichen Eigenschaften, an der sie Anstoß nehmen. Nicht nur ist die Assoziation von Weiblichkeit und Sinnlichkeit oder besonders ausgeprägter Rezeptivität untrennbar verwoben mit der Verdrängung der Frau aus der öffentlichen Sphäre, weil nämlich dort, also jenseits der öffentlichen Sphäre, kann diese besondere Sensibilität ja überhaupt erst ausgebildet werden. Sie ist damit ein später Abkömmling der im 19. Jahrhundert entstandenen Idee der Empfindsamkeit. Und schon damals beruhte die Vorstellung eines besonders ausgeprägten Gefühls und eines empfindsamen Herzens trotz aller Idealisierung auf einer misogynen Voraussetzung. Insofern, als nach dieser Idee sich das Gefühl nur deswegen so entfalten kann, weil Frauen zur Vernunfttätigkeit nicht geschaffen sind. Darüber hinaus verlängert Marcuses Idee eine Tradition, so Bovenschen und Schullers Einwand, in der der Frau gerade keine Autonomie beigemessen wird, sondern sie zum Mittel gemacht wird, also in dem Fall sozusagen zum Mittel der Befreiung, zum Mittel der Revolution, sie also im Status des Medialen verbleibt. Denn es stellt sich ja die Frage, warum es, wenn die weltgeschichtliche Lösung letztendlich in der Verallgemeinerung einer männlich imaginierten symbolischen Weiblichkeit besteht, warum es die Eingriffe echter Frauen in ihre Lebensverhältnisse überhaupt noch bedarf. Marcuses Drei-Stufen-Theorie wiederholt insofern das strategische und sachliche Problem, wohin sich Frauen eigentlich emanzipieren sollen. Zitat Bovenschen und Schuller, Die femininen Qualitäten entwickeln sich erst in der machtgeschützten Innerlichkeit der Familie, dann treten sie als gesellschaftliche in die Sphäre der Öffentlichkeit und der Produktion. Dort angelangt müssen sie unter dem Druck der dort herrschenden Gesetze zurückgenommen, ausgelöscht werden, das heißt, sie sind weg. Aus dem Schaf ist ein Wolf geworden. Zitat Ende. Dass aufgrund der sympathischen Renitenz von Bovensche und Schuller sowie der Verbindlichkeit und Leidenschaftlichkeit aller Diskutantinnen und Diskutanten äußerst lesenswerte Gespräch enthält weder eine Lösung für dieses Problem noch eine Einigung. Auch hier ist die einzige Forderung, die Bovensche und Schuller formulieren, die, dass Frauen beginnen, unabhängig vom männlichen Wunschspektrum befriedigende Verhältnisse für sich herzustellen. Ihr Einwand, es handele sich bei den von Marcuse gepriesenen weiblichen Qualitäten um eine männliche Projektion, ist allerdings nicht, darauf weise sie hin, mit der fragwürdigen Kritik zu verwechseln, etwas sei schon deshalb falsch, weil es ein Mann gesagt habe. Vielmehr verdeutlicht das Gespräch eine gewisse historische Übergangsphase oder ein, wie Marlies Gerhardt an anderer Stelle schreibt, Moment des Stillstands zwischen nicht mehr und noch nicht, in dem die alten Bilder passé sind, die neuen Erfindungen der Frauen aber noch auf sich warten lassen. Zugleich lässt sich an dem Gespräch aber auch die historische Ferne von unserer Gegenwart ermessen, und zwar in zweierlei Richtungen. Einerseits wird an Marcuses durchaus kurzsichtigem Entwurf deutlich, wie selten Befreiungstheorien geworden sind, in denen die Emanzipation der Frau Teil eines alle Geschlechter umfassenden Prozesses gedacht wird. Und andererseits wäre zu fragen, ob nicht auch die von Gerhardt beschriebene Phase der Bilderlosigkeit eigentlich vorbei ist, wobei dann noch nicht geklärt wäre, was denn an ihre Stelle getreten ist. Ich möchte deswegen fast zum Abschluss noch einmal auf ein etwas jüngeres Beispiel eingehen, in dem sich Bovensche mit einer feministischen Utopie beschäftigt. Sechstens, Bovensche liest noch einmal Firestone. In einem Artikel von 2002 nimmt Bovensche noch einmal einen Klassiker des Feminismus zur Hand, Shulamit Firestone's The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution von 1970, auf Deutsch veröffentlicht unter dem Titel Frauenbefreiung und sexuelle Revolution. Firestones Buch zielte nicht nur auf das große Ganze, sondern verband diese Kritik auch mit konkreten, explizit als gefährlich utopisch deklarierten Ausführungen zum Leben nach der Revolution. Firestone steht noch ganz in der Tradition des marxistischen Feminismus, in dem die Aufhebung des Klassengegensatzes nur im Verbund mit der Zerschlagung der patriarchalen Ordnung und der dazugehörigen psychosexuellen Struktur möglich ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Erlösung der Frauen von der, Zitat, Tyrannei der Biologie, die Trennung von Sexualität und Gebären. Ihre Hoffnung setzt Firestone dabei in die Technologie, die künftig die Frau vom Schicksal des Gebärenmüssens erlösen soll. Wo sich dies nicht realisieren lässt, sollen Anreize und Kompensationen das Leben der kinderaustragenden Frauen erleichtern. Nach der Geburt, so Firestone weiter, sollen die Kinder aus den Verwandtschaftsverhältnissen in freie Einheiten des Zusammenlebens überführt werden. Weil das Kind seine biologischen Eltern nicht kennt, fällt nicht nur der Ödipus-Komplex weg, den Firestone als ein wichtiges Moment psychosexueller Repression sieht, sondern auch das Inzest-Tabu wird unnötig. So wie überhaupt die gesamte postrevolutionäre Gesellschaft zur von Freud ursprünglich am Kind entdeckten, polymorph-perversen, nicht an Genitalität gebundenen Sexualität zurückkehrt. Firestone entwirft, mit anderen Worten, nicht weniger als eine Idee der Wiederkehr und Befreiung einer unterdrückten, ursprünglichen Natur. Nicht zuletzt aufgrund Firestones Thesen zur Kindererziehung und zur Sexualität war The Dialectic of Sex bereits bei Erscheinen umstritten. Geprägt von einem durchaus linken, sozialtechnologischen Machbarkeitsimpuls handelt es sich bei Firestones Utopie recht eigentlich um eine ausnehmend fantasielose und zuweilen schlicht repressive Vision. Statt auf die Befreiung der Kindheit zielt ihr Entwurf auf deren Abschaffung, auf die Unterwerfung unter ein an der deformierten Gegenwart abgelesenes Erwachsenenleben. Die projizierten Formen des Zusammenlebens sind nichts anderes als die in die Zukunft verlängerten Lebensweisen der Gegenkultur zwischen WG und Kommune samt einer schlechten Aufhebung des Dualismus von Öffentlichkeit und Privatheit. Und so richtig Firestone den Zusammenhang zwischen Gebärfähigkeit und gesellschaftlicher Rollenerwartung und den entsprechenden Einschränkungen in den Blick nimmt, so sehr beruht das Vertrauen in die Technologie doch auf einem gewissen Fortschrittsoptimismus, der schon immer die Achillesferse des utopischen Denkens war. Als Sylvia Bovenschen 2002 sich mit Firestones Buch beschäftigt, hat dessen Utopie einerseits einiges an Überzeugungskraft verloren, andererseits sich auf paradoxe Weise erfüllt. Andere Formen des Zusammenlebens als die Kleinfamilie haben sich inzwischen deutlich verallgemeinert und auch der Gebärzwang hat zumindest etwas von seiner Macht verloren, freilich ohne, dass sich an der ökonomischen Struktur etwas geändert hätte. So oder so, schreibt Bovenschen unter dem Titel Der Umbau im Menschen, sie rückt näher. Die Freisetzung im doppelten Sinn der Frauen, ihre Entlassung aus der Biokompetenz wie für die, wie es immer so scheußlich heißt, menschliche Reproduktion, ihre Befreiung von organischen Determinationen. Zitat Ende. Die Trennung von Geschlechtsakt und Schwangerschaft, Stichwort Retortenbaby, die Überwindung des Gebärneids, kurz die Lockerung der Verschlingung von Biologie und Schicksal, all das sieht Bovenschen als im strengen psychoanalytischen Sinne ambivalente Entwicklung. Also ambivalent im Sinne von, dass es wirklich gegensätzliche Gefühle sind, die da eine Rolle spielen. Seit jeher hat die Möglichkeit, Kinder zu gebären und der Zwang, sie großzuziehen, die Frauen geadelt und gebunden zugleich. Die Idee einer gleichsam natürlichen Mutterliebe war dabei genauso ideologisch, wie jedes Scheitern und Hadern nach der Geburt für Frauen inakzeptabel waren. Die anhaltende väterliche Macht, auch nach der Erosion der Kleinfamilie, bedeutete aber nie nur Ohnmacht, sondern ermöglichte auch die Etablierung einer eigenen und zum Teil nicht ohne Härte gepflegten Herrschaftssphäre jenseits der des Mannes. Um diesen Zwangszusammenhang wenigstens zu lockern und die Bedingungen freier Entfaltung zu schaffen, begrüßt Bovenschen prinzipiell die Lockerung von Biologie und Schicksal, auch wenn, Zitat, Babyjahr, Mutterschutz, Ganztagsschule, Tagesmutter und guter männlicher Wille nicht darüber hinwegtäuschen können, dass das Austragen und Gebären von Menschen die Lebensläufe vieler Frauen bis heute einschlägig festlegen. Zitat Ende. Und dennoch hat sich hier gesamtgesellschaftlich etwas von den Forderungen, die einst utopisch waren, erfüllt. Allerdings, und darum geht es Bovenschen, um welchen Preis? Zaghaft, ja sogar ein wenig unsicher, gibt Bovenschen zu bedenken, ob denn nicht etwas gruselig sei an der Vorstellung von, Zitat, zwei Menschen, warum nicht drei oder fünf, die nach einer gewissen Wartezeit ein in der Petrischale gezeugtes und im Gebärtank heranwachsendes Geschöpf im Labor abholen oder was von einer Frau zu halten ist, die sich zukünftig deshalb für ein Kind entscheidet, weil der externe Austragungsmodus ihrer Figur nicht schadet. Zitat Ende. Die Frage ist dabei weniger, ob sich diese Vorstellung bewahrheitet hat. Wenn man darüber nachdenkt, dann kann man gucken und kann zum Beispiel sehen, dass gerade vor kurzem gemeldet wurde, dass es gelungen ist, Mäuse in einer künstlichen Gebärmutter 11 Tage lang am Leben zu halten. Und auch die Phänomene der Leihmutterschaft und des Co-Parentings müsste man sich anschauen, wenn man diese Frage beantworten möchte. Relevant ist vielmehr für meinen Zusammenhang, nach dem Zusammenhang von Machbarkeit und gesellschaftlicher Tendenz zu fragen, und welche Ahnung in den Vorbehalten Bovenschens zum Ausdruck kommt. Zum einen spricht aus der kurzen Bemerkung die Erkenntnis, dass die bloße Lockerung von gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen noch lange nicht bedeutet, dass diese auch als Möglichkeit der Freiheit erfahren und genutzt werden können. Für den Konformismus, so ließe sich mit Bovenschen sagen, wird es immer genug Schlupflöcher geben. Zum anderen zielt Bovenschen auf die an sich weder gute noch schlechte Dynamik von Machbarkeit und Denkbarkeit. Zitat, was gedacht werden kann, was gemacht werden kann, wird auch gemacht werden, schlecht oder recht, früher oder später, hier oder dort. Zitat Ende. Und sie verweist dabei auf die feministische Theoretikerin Donna Haraway und ihre Cyborg-Theorie, die bereits in den 80er Jahren von einer Unumkehrbarkeit der biotechnologischen Entwicklung ausging. Von einem Ende der Grenzen zwischen Natur, Technik und Kultur. Das Bo-Menschen sich weder in diesem Text noch an anderen Stellen explizit dazu äußert, wie sie diese Entwicklung einschätzt, sondern in diesem Text diese Ambivalenz genau am Ende stehen lässt, mag zunächst mit der bereits angesprochenen Zurückhaltung in solchen Sachen zu tun haben. Vielleicht aber auch mit der Ahnung, dass in der Verwandlung des Leibes, dessen Erfahrung für jedes Subjekt ja die eines Ganzen ist, dass in der Verwandlung des Leibes in einen bloßen Körper und dessen verschiedene, durch Technologie manipulierbare Funktionen ein Zusammenhang verloren geht oder aus dem Bewusstsein fällt, der ihre Theorie des Geschlechterverhältnisses als Vermittlung von Geist und nie ganz beherrschbarer Natur eigentlich zusammengehalten hat. So, jetzt komme ich zu einer Art Epilog und dann ist es auch geschafft. Epilog, Bo-Wenschen betrachtet Bilder von Sarah Schumann. Wie durch ein von blau über rosa ins sanft orangene übergehendes Milchglas sehen wir die Schemen einer Gruppe Wölfe. Rudimente einer nur angedeuteten Landschaft in der Mitte, rechts und links davon ein kreisrundes Flimmern, bei dem es sich um die im Titel erwähnten Gestirne handeln könnte. Vielleicht ist die Landschaft aber am Ende gar keine Landschaft, sondern das erwähnte Trapez, das dann an die Bilderwelt des Zirkus erinnern würde, an Artistik, Dompteure und Clowns. Oder ist das Trapez gar kein Akrobatikgerät, sondern schlicht die diffus angedeutete geometrische Form? Auf dem anderen Bild sehen wir eine kräftig mit grün durchsetzte Gelbfläche, von der sich im Vordergrund deutlich zwei Hunde absetzen. Sind es ein und derselbe Hund oder sind es Hund und Wolf, domestizierte Gattung und das, was sie einmal war? Wohin schauen sie zurück? Schauen Sie zu mir, wie es im Titel heißt. Immerhin scheinen wir uns im Weltall zu befinden. Von den Vorderbeinen verdeckt befindet sich am rechten Rand ein rundes Gebilde, das aufgrund des Rings an einen Planeten erinnert. Erhalten wir Einblick in eine ganz andere Welt, weit von unserer entfernt? Sylvia Bo-Wenschens Betrachtungen der Bilder ihrer Partnerin Sarah Schumann, der sie mit 2015 mit Sarahs Gesetz eine der schönsten Liebeserklärungen der Welt gewidmet hat, sind eine eigene Textsorte in ihrem Werk, veröffentlicht in Katalogen oder gehalten als Vorträge bei Ausstellungen. Anders als manche andere Texte, wenngleich auch die alles andere als plakativ sind, sind die Beiträge über Schumann tastend, vorsichtig, nähern sich den Gemälden unter der steten Maßgabe, kein Theoriegerüst von außen an sie heranzutragen, sondern sie umkreisend mit Außerästhetischem in Kontakt zu bringen und sei ja auch nur flüchtig. Das Frauenkunstschaffen hat Bo-Wenschen nie als Wert an sich, sondern als Selbstverständlichkeit verteidigt. Das antifeministische, besitzstandswahrende Gebaren männlicher Gatekeeper oder Rubrikzuweiser immer kritisiert. Eine weibliche Ästhetik, so schrieb sie 76 in einem vielgelesenen Aufsatz, gibt es nicht als Kunstsparte oder eigene Gattung, sondern als spezifischen Ausdruck eines wiederum spezifischen ästhetischen Sensoriums und in Form eines sinnlichen Erkennens, das für sich genommen noch nicht utopisch ist, aber in das sich Momente des Utopischen flüchten können. Und tatsächlich ist es vor allem der Bereich der Kunst, in dem Bo-Wenschen für ein vorbehaltloses, von jedem Bilderverbot freies Erproben und Experimentieren mit einem widersprüchlichen Material und einer widersprüchlichen Geschichte stritt. Was zum Beispiel auch bedeutete, sich im Namen der Fantasie, der Einengung feministischer Kunst auf Realismus, Leidensikonografie oder Agitation zu verweigern. Diese zwei Gemälde, die zu einer Reihe von Bildern gehören, in denen Hunde und Wölfe vorkommen, bringt Bo-Wenschen mit der utopischen Idee par excellence in Verbindung, der Idee des Weltenwechsels. Nur dass in diesem Fall nicht der Mensch in einer anderen Welt landet, in die er sich in unzähligen Romanen geträumt hat, sondern das Tier, das seit jeher das Medium ist, durch das der Mensch versucht, seine eigene Grenze zu bestimmen. Die Versöhnung mit der Natur und dem Kreatürlichen, das heißt die Versöhnung des Menschen mit den Kreaturen und des Menschen mit der Kreatur, die er selber ist, ist ein fester Bestandteil dieser utopischen Bilderwelten. Wolf und Hund stehen in diesem Zusammenhang für Natur und Kulturgeschichte. Auf den Bildern, so Bo-Wenschen, werden sie wieder eins, orbital aufgehoben, ganz allein jenseits der Klassifikationssysteme, denen sie die Menschen seit jeher unterwarfen. Wenn es in den Bildern einen Hauch von Versöhnung gibt, dann stellt sich diese ganz dezidiert als nicht menschlich dar, sondern entrückt, als andere Welt, in der wir die unsere zwar noch erkennen, die sich aber fernzuhalten scheint von der uns bekannten unerlösten Welt, fern auch von den traditionellen Bildern von versöhnter und befriedeter Natur, zu denen nicht zuletzt das Bild der Frau gehört. Zitat Bovenschen: Eine unnatürliche Natur sehen wir, eine, nach deren Gesetz Aufbruch und Ankunft zeitgleich sind. Zitat Ende. Dass Sylvia Bovenschen ausgerechnet bei diesen Bildern das Utopische evoziert, hat nicht nur mit ihrer langjährigen Beschäftigung mit den menschlichen Tierprojektionen zu tun, was nur auf den ersten Blick als abseitiges Thema erscheint. Das Tier steht in der kritischen Theorie für die im Prozess der Dialektik der Aufklärung versäumten Möglichkeiten, Möglichkeiten der Entfaltung, Möglichkeiten einer nicht repressiven Natureineignung. Tier und Frau tauchen deswegen immer wieder zusammen auf, sowohl in der Dialektik der Aufklärung als auch bei Bovenschen, weil sie sich darin gleichen, dass man in ihnen historisch nie Individualitäten, sondern Repräsentanten der Gattung gesehen hat. Das war ein Zitat von Bovenschen. Mit Blick auf die besondere Fokussierung auf den Hund handelt es sich bei diesem Interesse auch um ein spätes Echo eines uneingelösten kindlichen Wunsches. So wie Bovenschen einmal bemerkt hat, dass sie sich auch den Feminismus aufgrund der erfahrenen Einschränkungen als junges Mädchen schuldig ist. Als Kind mit dem Hund des Nachbarn aufgewachsen, löste der Umzug nach Hannover diese als äußerst innig erinnerte Verbindung auf. Die spätere Möglichkeit, einen Hund zu haben, hat wiederum auf perfide Weise verhindert, was eben auch zur Natur gehört, nämlich Bovenschens Erkrankung an Multipler Sklerose. Die, wie Bovenschen es nannte, kynologische Besserwisserei, also dass sich Bovenschen wirklich unglaublich viel mit Hunden beschäftigt hat, ganz viel dazu gesammelt hat und super viel darüber wusste. Diese kynologische Besserwisserei hat Bovenschen selbst als späte Rache für die Tatsache verstanden, dass, Zitat, der nicht laufen kann, keine Hunde halten kann. Zitat Ende. So wie jede Utopie, an der es sich festzuhalten lohnt, nicht nur die Einlösung des in der Kindheit Versagten möchte, sondern auch Rache wäre für das in der Vorgeschichte angehäufte Leiden, so kehren auch bei Bovenschen die Hunde in einem ihrer wenigen utopisch vibrierenden Momente wieder. Schumanns Bilder gelten ihr gerade nicht als bloße Reproduktion von Imagines befriedeter Natur, denn das wäre noch, Zitat, zu nah am Gekannten. Sie schreibt: Das ist nicht Arkadien, was hier aufscheint, im Gegenteil. Es ist Milchstraßen entfernt von unseren Idyllen. Zitat Ende. Erst wo unser Sehen ohne die bekannten Verknüpfungen auskommt, wo aus dem, was ist, nie dagewesene Verbindungen entstehen, da würde das wirklich Neue beginnen. Was die Hunde und Wölfe, die Bovenschen als die Subjekte des Weltenwechsels ausmacht, aber in diese ganz andere Welt mitzunehmen hätten und was sie zugleich als Agenten des Menschlichen statt einer irgendwie ursprünglichen Natur ausweist, das kann Bovenschen durchaus angeben. Zitat: Empathie, das Erbarmen mit dem Leiden der Kreatur, unser Schaudern, unsere Trauer, die Poesie und die Idee der Schönheit. Zitat Ende. Eine Utopie, die mehr sein möchte als Sozialtechnologie, dürfte keines dieser Dinge entbehren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Robert, für den schönen Vortrag über Sylvia Bovenschen. Wir hätten jetzt noch Raum für Diskussion und Kommentare. Gibt's Fragen? Ich hätte, wenn ich anfangen darf, Utopien, die sich lohnen festzuhalten, hattest du jetzt am Ende gesagt. Und da musste ich kurz drüber nachdenken, was, weil ich immer den Eindruck hatte, dass bei Bovenschen es ja eher um die Momente in etwas gibt es Momente von Utopien beispielsweise. Und dann habe ich aber nicht verstanden, warum gibt es diese eine Utopie? Was hattest du damit gemeint? Habe ich das aus? Ah, ich habe es nicht ganz verstanden. Was ist? Ich hatte in dem Punkt nachgedacht, als du gesagt hast, es gibt die Utopie, an die es sich lohnt, festzuhalten. Aber die Frage, die ich mich da gestellt habe, war, gibt es diese eine Utopie? Weil ich eher den Eindruck hatte, dass es bei Bovenschen eher um Momente innerhalb von ja, was Zerfallenen oder was Aufscheinenden geht. Mhm. Nee, es geht, also zum einen ist es so, dass der Moment, als ich gesagt habe, die Utopie, an der sich festzuhalten, lohnte, das war mindestens sozusagen genauso sehr ich wie Bovenschen, der da gesprochen hat. Also ich finde das auch in der Abstraktheit, in der es da formuliert wird. Und ja, für Bovenschen gibt es sozusagen diese programmatische Utopie tatsächlich nicht. Das ist so, wie du das beschreibst. Das taucht immer nur als flüchtige Möglichkeit auf in Momenten, wo sozusagen etwas nicht passt. Also, und dieses Moment, was ich versucht habe, zwischendrin immer wieder zu betonen, dass es ihr eigentlich bei ganz vielen darum ging, erstmal zu sagen, hier passiert gerade erstmal was, hier wird gerade erstmal etwas entdeckt und man kann überhaupt gar nicht sagen, wo es sozusagen da hingehen soll. Das ist total wichtig. Das macht es jetzt sozusagen für die Gegenwart, kann man jetzt nicht sofort eine Position daraus ableiten, was ich auch gar nicht möchte. Es bindet Bovenschen und das, was sie schreibt, ein Stück weit an einen historischen Moment, also weil das eben sozusagen tatsächlich eine Phase war, in der es wahrscheinlich tatsächlich richtig gewesen ist, sich erstmal vorschnellen Festlegungen und auch vorschnellen Kritiken sozusagen zu verweigern und sozusagen den Möglichkeitsraum, der sich da eröffnet hat, den erstmal zu nutzen. Und wo sozusagen dann Vereindeutigungen und programmatische Entwürfe erkennbar waren, also in bestimmten renaturalisierenden Formen von Weiblichkeit, da hat das Bovenschen dann kritisiert, sich aber selber, wie ich hoffentlich sozusagen gezeigt habe, selber jetzt tatsächlich nie groß zu utopischen Deklarationen hinreißen lassen oder so. Das war, glaube ich, einfach ihre Sache nicht. Aber es ging sozusagen immer darum, Momente sozusagen des Widerstands oder überhaupt erstmal Bedingungen der Möglichkeit von freier Entfaltung zu identifizieren und aufzuzeigen. Und das, da ist das immer wiederkehrende Motiv, dass wo funktionieren diese Rollenzuschreibungen eigentlich nicht? Wo ist das absolut dysfunktional und auch sozusagen auch anachronistisch? Wo leben Frauen eigentlich ganz anders? So. Und da ist es dann der nächste Schritt, in dem man schauen muss, okay, wird da diese Diskrepanz, wird die als Moment von Freiheit erfahren, wird die als Moment von Freiheit und freier Entfaltung genutzt und wenn nicht, aus welchen Gründen? Ja, zu der Auseinandersetzung zwischen Bovenschen und Marcuse wollte ich nochmal fragen, wie du Marcuses Position da bewerten würdest, nochmal, weil du hattest ja der sowohl auf die Kritik von Bovenschen eingegangen, aber hast du auch am Ende gesagt, dass Marcuse trotzdem einer der wenigen ist, der irgendwie die Emanzipation der Frau mit der Emanzipation der Gesellschaft irgendwie zusammenbringt und überhaupt so weit denkt. Genau das als erste Frage, wie würdest du da abschließend oder vielleicht abschließend, aber Marcuses Ansatz bewerten und würdest du Marcuses, dass diese spezifische Weiblichkeit, an der er irgendwie festzuhalten scheint, würdest du sagen, dass die da, dass er die einfach affirmiert als Projektion des Mannes oder als historische Gewordenheit, die irgendwie daher rührt, dass eben Frauen dem kapitalistischen Vergesellschaftungsprozess irgendwie ja entbunden waren, ein Stück weit. Auf die Frage gibt es mehrere Antworten. Ich versuche mal ein paar davon zusammenzutragen. Also es gibt eine andere Stelle bei, ich mache noch mal ganz kurz einen Schwenk über Bovenschen, weil es da gut geht. An einer anderen Stelle verweist Bovenschen auf dieses Gespräch und sagt relativ kurz und knapp, an der Bedeutung von Qualitäten wie also Rezeptivität und Sinnlichkeit etc. pp., an denen selber ist erstmal gar nichts Schlechtes. Und natürlich ist es auch nichts Schlechtes, wenn Männer, die das aus welchen Gründen auch immer sozusagen nicht ausgebildet haben, das haben. Sie sagt ganz explizit, das Problem sind nicht diese Qualitäten an sich, die können auch politisch wertvoll sein. Das Problem ist die politische, sozusagen die politische Deklaration und die theoretische Verknüpfung dieser Qualitäten als spezifisch weiblicher. Dann wird ein falscher Zusammenhang draus. Und dann sozusagen kommen verschiedene andere Probleme ins Spiel, die damit zu tun haben, dass es eben einen Unterschied macht, ob man sozusagen Befreiung an Individuen und ihre jeweilige Konstitution und welche Qualitäten sie wie ausbilden oder eben auch nicht heftet, oder ob man sozusagen Gruppen identifiziert, Gruppen und revolutionäre Subjekte. Deswegen habe ich gesagt, es gibt verschiedene Antworten auf die Fragen. Bei Marcuse ist es so, dass der Wegfall des Proletariats als revolutionäres Subjekt sozusagen eine konzeptionelle, eine theoretische Leerstelle in seiner kritischen Theorie hinterlassen hat. Und die wird versucht, über mehrere Jahre hinweg mit verschiedenen Gruppen zu füllen. Und man kann schon sagen, also das ist jetzt die These von Stefan Breuer und dem Buch Die Krise der Revolutionstheorie, das ist sozusagen ein ganz gutes Buch über Marcuse, wo das ausgeführt wird. Und man kann schon sagen, dass dieses Projekt gescheitert ist und dass das auch immer scheitern muss, glaube ich. Also ich glaube, dass bisher die Versuche, sich sozusagen Gruppen auszusuchen, die aufgrund einer spezifischen Leidens- und Unterdrückungsgeschichte oder einer bestimmten Leidens- und Unterdrückungsposition, die sie durchaus haben können, also die es natürlich gibt, für die Revolution und für die Befreiung deswegen dann eine besondere Rolle spielen sollen, dass das nie funktioniert hat, dass das also sozusagen mit Homogenisierungen und Überforderungen und geschichtsphilosophischen Annahmen einhergeht, die einfach nicht klappen. Also sozusagen ich persönlich halte das für sozusagen revolutionstheoretische Sackgasse, das so zu denken. Und das Gespräch, ich kann das wirklich jedem und jeder nur empfehlen, das zu lesen. Das ist sozusagen großartig, weil Marcuse nicht genau versteht, wo das Problem ist. Also er sagt, ja mein Gott, was ist denn da schlimm daran, dass das, also das ist sozusagen, das ist doch nun mal so. Das ist doch nun mal so, dass die, also er sagt jetzt nicht so platt, dass die Frauen es mehr mit dem Gefühl haben. Aber er geht davon aus, dass es diese historische Assoziation nicht nur als Assoziation, sondern real gibt. Und dass die sich revolutionstheoretisch, das transformiert sich einfach, das verallgemeinert sich einfach. Und das Gespräch ist deswegen so interessant, weil es sozusagen, weil Bovenschen und Schuller tatsächlich sehr beharrlich Marcuse immer wieder diesen Zusammenhang zwischen idealisierenden Weiblichkeitsvorstellungen und hypostasierenden und sozusagen utopisch aufgeladenen Weiblichkeitsvorstellungen und sozusagen dem einerseits politischen und historischen Hintergrund dieser Vorstellung, also dass diese ganze Vorstellung nur aufgekommen sind, weil man sozusagen die Frauen aus der öffentlichen Sphäre sozusagen verbannt hat und weil sie sozusagen zu Hause bleiben mussten, wo ihnen nur bestimmte Tätigkeiten vorbehalten waren und wenn sie sich in Kunst engagiert haben, dann auch wiederum in nur bestimmten Formen und man sie dann hat sozusagen mitmachen lassen, wenn sie sozusagen gefühlsduselige Romane geschrieben haben, Das sind alles die Sachen, die Bowen schon in der imaginierten Weiblichkeit sozusagen im 19. Jahrhundert ausführlich sozusagen zeigt. Und das wird sozusagen in so einem Schnelldurchlauf und mit wirklich einer bewundernswerten Beharrlichkeit Marcuse in dem Gespräch da immer wieder erklärt, ohne dass sie jetzt am Ende wirklich zu einer Einigung kommen. Sie reden am Ende in so einer ganz interessanten Passage über die Rolle des Hauses und der Häuslichkeit. Dann endet das ganz abrupt. Marcuse findet, glaube ich, immer noch, dass seine Drei-Stufen-Theorie total gut ist. Und ich finde das aber nicht überzeugend. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, ich bin mir gar nicht sicher, ob man noch eine Theorie, eine Befreiungstheorie, so wie sie Marcuse noch entworfen hat, ob man die noch entwerfen kann. Ne? Also ich wollte erstmal darauf hinweisen, dass das tatsächlich nicht mehr gemacht wird, ob man das aber sozusagen noch kann und ob man sich dann nicht wieder andere Probleme reinholt, das vermöchte ich jetzt gar nicht so dezidiert zu sagen. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du noch mal kurz auf dieses Bild des Tiers in der kritischen Theorie eingehen könntest. Und dann wollte ich noch wissen, wie genau sie auf diese Eigenschaften des Hundes kam, die dann irgendwie in das utopische Denken übernommen werden sollen. Genau, ich fand das erstmal so nicht so total intuitiv. Nee, ist es auch. Also ist es auch nicht. Das war auch, glaube ich, alles ziemlich gedrängt. Es gibt in der kritischen Theorie immer wieder, also sozusagen, ein Teil davon kann ich jetzt erstmal nur wiederholen. Insofern als in der kritischen Theorie viel über das Durchdenken des Zusammenhangs von Naturbeherrschung, Verdrängung und Abspaltung von Natur funktioniert. Insofern kommt auch sehr oft das sozusagen Tier vor als lebendige Natur, die nochmal anders lebendig ist als sozusagen der Baum und die Wiese, in der sich immer etwas Menschliches spiegelt, ohne dass es Menschliches ist. Also sozusagen, es ist ja kein Zufall, dass wir dazu neigen, Tiere zu vermenschlichen und in denen irgendwelche Gefühle zu sehen oder irgendwelche Reaktionen, die uns ähnlich sind. Und die kritische Theorie ruft das immer wieder an als sozusagen eine Art Sinnbild für unseren Umgang mit Natur und für die Art und Weise, wie Natur beherrscht wird. Bowenschen hat, glaube ich, zwei Texte geschrieben über menschliche Tierprojektionen, wo sie einfach der Frage nachgeht, wie, so wie ich das gesagt habe, wie Menschen eigentlich versuchen, sich über Tiere selbst zu bestimmen, herauszubekommen, wo sozusagen Mensch aufhört und Tier anfängt. Das mit dem Hund ist sozusagen, es ist einerseits ein Fakt ihres Werkes, dass es ein wirklich sehr großes Interesse an Hunden gab. Die tauchen immer wieder auf in den Texten, die tauchen in den Romanen auf und in den zu den wenigen Sachen, die Bowenschen in ihrem Nachlass aufgehoben hat. Ein sehr kleiner Nachlass. Das ist unter anderem ein ungefähr so dicker Stapel an ausgeschnittenen Artikeln über Tiere und vornehmlich über Hunde. Was sie daran sozusagen fasziniert hat, ist, glaube ich, tatsächlich diese Linie von sozusagen noch nicht domestizierter Tierform im Wolf und sozusagen dem domestizierten, in die Zivilisation, in die Gesellschaft sozusagen eingegliederten Hund. Und was ich mit dieser Episode meinte, war, dass ich wollte das Moment der sozusagen Erlösung oder Befreiung von Kindheit oder den Zusammenhang zwischen Kindheit und Utopie, der sozusagen bei Firestone auf eine sehr, sagen wir mal, grobschlächtige Art und Weise verhandelt wird. Da wird einfach gesagt, Firestone sagt, Frauen und Kinder, das ist sozusagen die teilen dasselbe Schicksal, die werden sozusagen beide domestiziert, die werden beide fertig gemacht, deswegen muss man die beide auf dieselbe Weise irgendwie befreien. Das halte ich für falsch. Und ich glaube aber, was wiederum auch ein Gedanke aus der kritischen Theorie ist, dass für sozusagen eine Utopie ein bestimmtes Verhältnis zur Kindheit oder zur Erlösung dessen, was man als Kind sozusagen noch spürt und was einem verwehrt wird und was man sozusagen was abtrainiert wird im Prozess von Erziehung, dass das wichtig ist, dass es sozusagen da irgendwie Sehnsuchts- und Begehrensmomente gibt, von denen ich mir das sozusagen vorstelle, dass man die irgendwie mitnehmen muss in so ein utopisches Begehren oder so eine utopische Idee. Und das schien es mir irgendwie in dieser Beschäftigung mit Hunden in den Bildern von Sarah Schumann bei Bovenschen sozusagen zu geben. Ne? Dass ich mich gefragt habe, warum ist das eigentlich so, dass tatsächlich sozusagen einer der am utopischsten, aufgeladensten Momente, weil es wirklich immer nur so Spuren sind bei Bovenschen, wo sozusagen dann vom Weltenwechsel gesprochen wird und lauter so. Warum ist das ausgerechnet über diese zwei, also es sind noch ein paar mehr, über diese Bilder so? Was ist da für ein Symbol drin, woran sich sowas heftet? Und ich finde diese Vorstellung, dass das eben am Ende, dass sozusagen eine Utopie dadurch auch, also dass es gar nicht um sozusagen ein Programm geht, auf das wir uns alle einigen und was dann unsere Utopie ist, sondern dass eigentlich das, was Utopie und utopische Sehnsucht und utopisches Begehren betrifft, immer was ganz Individuelles haben muss. Etwas, was eben so individuell ist, wie die Tatsache, also wie die quasi an sich erstmal banale Tatsache, dass Sylvia Bovenschen einen Hund hatte, den geliebt hatte und nie mehr einen haben konnte, weil sie an einer Krankheit litt. Und dass sozusagen, dass davon erlöst zu werden, das wieder gut zu machen, dass sozusagen in diesem irreduzibel individuellen Moment, was jetzt wahrscheinlich sozusagen niemand hier so teilt, auch ich nicht, dass sozusagen nur wenn es sowas gibt, eine Utopie eigentlich jenseits sozusagen der großen Begriffe von, weiß ich nicht, Freiheit, Gleichheit und Befreiung und so funktioniert. Diesen Gedanken finde ich, den habe ich hier wahrscheinlich etwas dicht und irgendwie noch so ein bisschen roh präsentiert, aber daran finde ich was enorm Überzeugendes und Sympathisches. Das ist ohne ein sozusagen irreduzibel individuelles biografisches Moment am Ende sozusagen nicht klappt. Und wenn es sowas ist wie, ich hätte immer einen Hund gehabt. Danke für den Vortrag. Ich habe noch eine Frage dazu, wie du Bovenschens Suche nach, also du hast Ästhetik ja mal kurz auch in den Raum gestellt und wie du ihre Suche nach einer eigenen Inhalt-Form-Relation also in der Ästhetik mit sowas wie diesen Momenten oder Splittern der Utopie oder des utopischen Denkens bei ihr zusammenbringst oder wie du das verstehst, weil so wie ich die imaginierte Weiblichkeit verstehe, ist das ja zum einen die Kritik, die du präsentiert hast an eben männlichen Projektionen auf Weiblichkeit und Weiblichkeitsbildern und das andere aber ja immer eine sehr politische Frage, die ja auch recht radikal ist, nämlich wie kann es eine andere, zunächst mal auch tatsächlich nicht tradierte, also nicht männliche, formale Sprache geben, wie stellt sich da die Inhalt-Form-Vermittlung dar? Und daran anknüpfend würde ich auch, also ich finde es total interessant, da auf diese Symbolebene zu gehen und zu sagen, was sagt uns der Hund? Ich finde es aber auch sehr interessant zu sagen, naja, das sind Texte über Bilder und sie ist Schriftstellerin und nicht, es gibt sozusagen eine Auswahl oder nicht nur theoretische Ebene, auch in diesen Bildbeschreibungen meines Erachtens. Und ich finde gerade dieses Zusammenspiel zwischen Bild und Text eine der mitgelungensten Formen oder Beispiele für eben neue Formen und würde da sehr stark machen wollen, dass eben in dieser Ästhetik, in der Formsprache, in der Relation auf den Inhalt eine eigene Analysequalität aufscheint, die in ihren theoretischen Äußerungen vielleicht nicht ganz aufgeht. Und was, also ob du, ja, was du dazu denkst. Ich finde das, also ich finde das, ich teile das, ich finde das richtig. Ich habe das jetzt hier, weil man sich auch immer so ein bisschen fragt, wie sozusagen jetzt kann sich jetzt das beim Schreiben des Vortrags ja noch imaginierte Publikum dazu ins Verhältnis setzen und was lässt sich wie diskutieren. Natürlich sehr zugespitzt auf das, was sozusagen man in Anführungsstrichen so, was sozusagen stärker politisch ist. Ne? Ich finde dieses Moment, diese sozusagen eher ästhetische Fragestellung, darüber habe ich auch am Anfang nachgedacht, weil man könnte jetzt Burmenschens Werk oder Burmenschens Texte, die sich sehr schnell aus den jeweils etablierten Textformen ihres jeweiligen Zusammenhangs herausgelöst haben, also schon die Dissertation ist noch sehr stark Dissertation, aber hat zum Beispiel schon sozusagen so Einsprengsel von dem, was sich später in den Essays ein bisschen mehr zur Geltung kommt, dann überhaupt, dass sie sozusagen zur Form des Essays wechselt, der ja sozusagen als eine Form gilt, in der man ganz anders Sachen umkreisen kann, ohne sie sozusagen sofort in Theorie reinzuzwängen und sie auch, glaube ich, in ganz vielen ihrer Texte gar nicht eine Theoretikerin im strengen Sinne ist, sondern sozusagen sehr viel weniger straight, sehr viel weniger systematisch und sehr viel weniger identifizierend ist, als man das in Theorie machen muss. Das finde ich, glaube ich, eine absolut nachvollziehbare und überzeugende Deutung zu sagen, dass es in ihrer eigenen sozusagen Formsuche oder in der Veränderung der Form, auch dann hin zu den Romanen, dass es darin sozusagen auf der Ebene der Sprache etwas gibt, in dem sozusagen auf der Ebene das Neue oder Utopische gesucht wird, um das es politisch auch ging, wenn ich dich da einigermaßen, habe ich das richtig verstanden oder habe ich dich missverstanden? Also genau, ich finde das, so wie ich dich verstanden habe, finde ich das nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Also ich habe das ja gesagt, dass diese Texte, ich musste, wie das dann immer ist, irgendwie viel rauslassen. Die Texte zu Bildern zum Beispiel, das habe ich ja nicht ohne Grund gesagt, die sind sowieso sehr eigen. Die sind ganz anders als viele andere ihre Texte. Sehr viel offener, sehr viel zögernder und würde sagen, sehr viel mehr darum bemüht zu schauen, was eigentlich man sieht, wenn man versucht, nicht so zu sehen, wie man immer gesehen hat. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, ich kann das nicht noch mit reinnehmen und ich weiß auch gar nicht, ob ich dafür jetzt schon gut genug verstanden habe, was sie da eigentlich macht. Also was auch damit zu tun hat, dass ich keinen Hintergrund in der Kunst habe, was dafür ein deutlicher Mangel ist. Ja, das war, glaube ich, eher ungenügende Antwort, aber. Auch mir vielen Dank für den Vortrag, das war großartig. Ich würde ganz gerne nochmal auf Burmenschens Firestone-Rezeption respektive auf die Erfahrung des Leibes oder von Leiblichkeit eingehen. So wie ich die verstanden habe, hat sie sich ja unter anderem auch ambivalent zu der Abkopplung des Gebärprozesses von der Gebärmutter geäußert, aufgrund der Erfahrung der Veränderung des Leibes. Andererseits ist es ja auch so, dass das ja relativ stark aufmacht, dass eben halt die Frauen und eben gerade auch der weibliche Leib immer quasi auch von einer patriarchalen Projektion geprägt sind und dass sie auch stellenweise internalisiert wird, was sich ja auch ganz massiv in und durch eine Schwangerschaft artikuliert. Und macht sie auch die Möglichkeiten quasi der Erfahrung einer weiblichen Leiblichkeit abseits von einer patriarchalen Projektion und der Internalisierung dieser Projektion, was ja auch einfach von klein auf anfängt, macht sie sowas auf oder offenbart sie da irgendwie Alternativen? Nee. Nee, das ist auch, es ist auch so, dass, also vielleicht ist, das ist, glaube ich, eine, das ist, glaube ich, eine Schwäche meines Vortrages gewesen, diesen, das ist eine Vermutung von mir, die ich ihr unterstelle, warum diese, also die späten Texte sind Zeitungsartikel und haben deswegen auch einen bestimmten Umfang und führen Sachen nicht mehr so sehr aus. Und an dem Punkt, an dem Text ist, wenn man den ganz liest, der endet noch ein bisschen skeptischer, als ich das jetzt gesagt habe. Ich glaube, es gab ein wirklich nicht unbedeutendes Moment des Gruselns vor dem, was technisch so möglich ist und wo das hinführt. Und es bleibt aber auch wie so zusammengehalten, fast mit so ein bisschen so einem Moment des Zwangs, das in der Ambivalenz zu halten und jetzt sozusagen da nicht weiterzugehen und sich auch sozusagen auch im Gruseln nicht noch mehr zu trauen. Und deswegen gibt es da auch nicht, die sagt, einerseits, andererseits, weiter kommen wir da nicht. Und es ist aber sowieso so, dass sie eigentlich nicht oft über den Leib redet. Sie redet über sozusagen über Bilder von Leiblichkeit, über Körperbilder, über sozusagen Präsentationsformen des Weiblichen. Ich habe sozusagen der Hexentext, in dem sozusagen historisch nachvollzogen wird, wie sozusagen eine bestimmte Unterdrückung sich tatsächlich vollzieht, ist in dem Sinne das Materialistischste, was es sozusagen von ihr gibt. Danach bleibt sie verhältnismäßig streng auf der Ebene von Mythen und Bildern literarischen Bildern, literarischen Topoi und beschäftigt sich relativ wenig mit tatsächlichen Körpern, mit tatsächlichen Leibern. Das gibt es tatsächlich dann, wenn es in der Kunst eine Rolle spielt, also in bestimmten Texten über bestimmte Bilder. Es gibt es zum Beispiel auch in einem Text über Helmut Newton. Da gibt es auf einmal so Ausführungen zum Körper, aber nicht in dem Sinne, dass sie das irgendwie angedeutet oder ausgeführt hätte, was du gesagt hast. So weit geht das dann nicht. Das ist eine ganz eigentümliche, also für eine ausführlichere Auseinandersetzung müsste man sich das nochmal anschauen, ganz eigentümliche Mischung zwischen Anwesenheit und Abwesenheit von Körperlichem, die, glaube ich, auch wenn man den Punkt nicht zu stark machen darf oder sollte, damit zu tun hat, welche Rolle sozusagen Körper und Leid für sie selbst sozusagen spielt. Ne? Also was sozusagen jahrzehntelang eigentlich nicht funktioniert hat. Und wenn es mal funktioniert hat, die Bedingung dafür war, intellektuell arbeiten zu können. Also Bovenschen konnte aufgrund ihrer chronischen Erkrankung nicht verbeamtet werden in Hessen. Er hat zwar ungefähr 20 Jahre lang an der Universität gearbeitet, aber in so einem Anstellungsverhältnis. Die hätte, glaube ich, ansonsten auch eine vielleicht ganz normale Uni-Karriere gemacht und konnte das deswegen nicht. Und auch die Veränderungen ihrer schriftstellerischen Form haben ganz massiv damit zu tun, dass sie bestimmte Sachen einfach sozusagen nicht mehr geschafft hat und gesagt hat, ich kann nichts mehr Langes schreiben. Ich kann noch mal gerade so noch Essays schreiben. Ich kann nicht in die Bibliothek gehen, um zu recherchieren. Und diese sozusagen eine bestimmte Konfrontation mit Leib und Körper von ihr selbst ist, glaube ich, für bestimmte sozusagen politische und ästhetische Fragestellungen auf eine Art und Weise verantwortlich, die ich noch nicht ganz abschließend auch durchstiegen habe. Aber ich glaube, dass es relevant ist.